haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Anfänger. Mitten in der Nacht erwachte ich und stellte fest, dass es viel zu heiß war, um zu schlafen. Ich stand auf und machte eine weitere, viel interessantere Feststellung. Es war bereits 10 Uhr morgens und jemand klopfte an meine Bürotüre und begehrte Einlass. Ich kämmte mir meine Haare und tauchte mein Gesicht in kaltes Wasser. Danach fühlte ich mich wie ein geplatzter Hydrant. Meinem neuen Klienten fiel das nicht auf. Liniger. Ich heiße Liniger. Ich bin der Besitzer von Linigers CD-Shop. Vielleicht haben Sie auch schon bei mir eingekauft. Ich glaube kaum, dass Sie etwas verkaufen, was ich gebrauchen könnte. CDs, alle Sparten, alles, was Sie wollen. Ich importiere direkt. Meinetwegen, importieren Sie ruhig. Mich stört das nicht. Solange ich den Müll nicht in meinem Büro stapeln muss. Ich sehe schon, sind wohl auch noch einer dieser Nostalgiker, die von der Shellackplatte schwärmen. Nein, nein, ich sehe bloß nicht ein, weshalb man alle Töne, die Leute von sich geben, immer gleich auf seinem Ding abspeichern muss. Stellen Sie sich vor, das, was wir hier besprechen, würde für alle Ewigkeit festgehalten. Zugegeben, dafür würde nicht einmal ich einen Käufer finden. Na, na, junger Mann. Lassen Sie sich nicht täuschen. Solange es Käufer gibt, gibt es auch Verkäufer, die alles wegbringen, egal was es ist. Ja, da haben Sie recht. Erst kürzlich hat mir ein Vertreter einen kompletten Satz Gartenmöbel mit Grill für meinen Laden verkauft. Wozu brauchen Sie denn in Ihrem Laden einen Grill? Das ist mir leider entfallen. Aber der Vertreter hatte mir mehrere sehr überzeugende Gründe genannt. Und wenn mir diese Gründe wieder einfallen, werde ich den Kauf des Grills sicher nicht bereuen. Vielleicht fällt Ihnen im Verlauf der nächsten paar Wochen auch noch ein, weshalb Sie mich aufgesucht haben. Ich kann ja dann so lange in die Ferien. Ach so, ja. Ich hatte vorgestern einen sehr unangenehmen Mann in meinem Geschäft. Das lässt sich leider nicht verhindern. Oder soll ich Ihnen ein Schild malen, auf dem steht, kein Zutritt für Hunde, Bettler und unangenehme Männer? Der Mann hat mir ein Angebot gemacht. Toll. Mir macht man nie Angebote. Er möchte mich beschützen. Aha. Und vor wem möchte er Sie beschützen? Das wollte er mir nicht sagen. Er sagte nur, dass jemand meinen Laden zerstören wolle. Und wenn ich ihm, also diesem Mann, Geld gebe, werde er dafür sorgen, dass der andere meinem Laden nichts antut. Klingt zwar ein wenig verworren, aber ich vermute, dass da jemand Schutzgelder von Ihnen erpressen will. So ist es. Können Sie dagegen etwas unternehmen? Der Reihe nach. Haben Sie dem Mann Geld gegeben? Nein. Er sagte, dass er heute Nachmittag noch einmal vorbeikommen wolle. Um 2. Und wie viel verlangt er? 10.000. Das ist eine ganze Menge. Allerdings, mein Laden rentiert noch nicht. Ich habe erst gerade angefangen. Ich wüsste nicht, wo ich das Geld hernehmen sollte. Waren Sie schon bei der Polizei? Ja, aber die waren gerade alle damit beschäftigt, einige Drogensüchtige durch die Stadt zu jagen. Gut. Ich bin um 2 in Ihrem Laden und werde mir den Kerl vorknöpfen. Hoffentlich lässt er sich von Ihnen einschüchtern. Das hoffte ich auch. Mein neuer Klient war mit mir zufrieden und ich kaufte mir einen billigen Ventilator, den ich in meinem Büro aufstellte. Er fächerte fleißig Luft und ich döste in den Mittag hinein. Als ich auf die Uhr schaute, war es knapp nach 1. Höchste Zeit also, um Linigers CD-Shop aufzusuchen. Ich machte mich auf den Weg. Doch plötzlich stellte sich mir eine aufgeregte Dame in denselbigen. Polizei! Schnell, kommen Sie, tun Sie etwas! Was ist denn los? Jemand hat meine Handtasche gestohlen. Wenn es weiter nichts ist. Ach, eine Unverschämtheit ist das. Aber es musste ja so weit kommen. Zuerst die Pille, dann die Unmoral und heute haben wir schon die Anarchie. Früher, da hat man dem Nachbarn noch geholfen. Aber heute kümmert sich niemand mehr um das Schicksal der anderen. Aber genau das tue ich doch. Ich kümmere mich zum Beispiel um das Schicksal von Herrn Liniger. Und deshalb muss ich jetzt gehen. Ja, und meine Handtasche? Gehen Sie mir endlich aus dem Weg. Und vor allem nehmen Sie endlich Ihren linken Fuß von meinem großen Zeh. Nur wenn Sie mir versprechen, den Dieb meiner Handtasche einzufangen. Also gut, ich fange, ich eile. Aber ich habe Ihnen ja noch gar nicht gesagt, in welcher Richtung der Dieb weggerannt ist. Halt! Das ist die falsche Richtung. Meine Richtung war klar und die führte mich zu Linigers CD-Shop. Es war kurz nach 2, als ich dort ankam. Maloney, was machen denn Sie hier? Sie können doch nicht einmal eine CD von einer DC-10 unterscheiden. Und ob ich das kann? Ich habe schließlich einen Abendkurs belegt, auf dem sogar die Unterschiede zwischen einem WC und einem FCKW erklärt wurden. Nur eines konnte man mir nicht erklären. Den Unterschied zwischen einem unbewaffneten Polizisten und einem kastrierten Rammler. Sie sind ja wieder prächtig aufgelegt. Liegt das daran, dass wieder einmal einer Ihrer Klienten tot herumliegt? Meinen Sie den Mann da? Genau, Maloney. Eindeutig erschossen. Das sehe ich. Die Waffe liegt ja noch da. Kennen Sie den Mann? Nein, das ist nicht mein Klient. Aha. Ich sehe schon, dass wir da wieder einmal vor einem Rätsel stehen. Wir haben hier eine Leiche. Vielleicht der Besitzer des Ladens. Nein. Seltsam. Sehr seltsam. Was ich aber noch viel seltsamer finde, ist dieser Grill da in der Ecke. Haben Sie das schon einmal gesehen? Ein CD-Laden, in dem jemand eine Wurst grillt. Riecht nicht übel, Maloney. Vielleicht sollte ich mir ein bisschen gönnen. Oder ist das vielleicht Beweismaterial? Vielleicht wurde dieser Mann erschossen, weil er die Wurst klauen wollte. Was meinen Sie, Maloney? Ich meinte gar nichts. Der Tote war einwandfrei nicht mein Klient. Dieser war weder im Laden noch in den Nebenräumen zu finden. Ich hatte kein gutes Gefühl. Der Polizist bot mir einen Bissen der Wurst an. Es schmeckte übel und der Polizist schrie. Ich hatte ihm aus Versehen etwas von seinem Daumen abgebissen. Nach dieser Kostprobe wusste ich endlich, weshalb dieser Mann zum Polizisten geboren war. Als Bratwurst hätte er nämlich überhaupt nichts getaugt. Die Polizei entdeckte auf der Waffe einige Fingerabdrücke. Der Mann konnte vorläufig nicht identifiziert werden. Ich blieb noch eine Weile in dem Laden und wartete darauf, dass mein Klient endlich erschien und alle Zweifel ausräumte, die sich inzwischen gegen ihn angesammelt hatten. Ich wartete vergebens. Als ich den Laden verließ, war die Polizei noch immer bei der Arbeit. Einige Meter vom Tatort entfernt sah ich meinen Klienten. Er stand etwas abseits in einem Hauseingang. Ich ging auf ihn zu. Ist die Polizei noch da? Allerdings, Herr Liniger, und es wäre besser, wenn Sie sich stellen würden. Stellen? Wieso stellen? Halten Sie mich etwa für schuldig? Sie sind gut. Da wird in Ihrem Laden ein Mann erschossen und Sie verkriechen sich draußen. Das kann ich Ihnen alles erklären. Nur zu. Ich höre mir nichts lieber an als Erklärungen, die nichts taugen. Nicht hier. Kommen Sie. Ich sehe nicht ein, weshalb ich mit Ihnen mitkommen soll. Ich zahle Ihnen einen Tausender, wenn Sie jetzt mitkommen, als Anzahlung. Ich möchte, dass Sie mich da raushalten oder wie immer Sie das nennen möchten. Ich machte ihm ein paar Vorschläge, aber er blieb dabei, es rausreiten zu nennen. Ich folgte ihm. Ein paar Straßen weiter blieb er plötzlich stehen. Ich hatte mir vorgestellt, dass wir uns an einen abgekühlten Ort verkrochen, selbst wenn es das städtische Leichenschauhaus gewesen wäre. Stattdessen zog er es vor, mir unter der sengenden Sonne sein Leid zu klagen. Ich hatte Angst. Deshalb habe ich meinen Laden kurz vor zwei verlassen. Ich war nervös und wollte noch schnell ein Bier trinken gehen. Und den Laden haben Sie offen gelassen? Ja, das war idiotisch, ich weiß. Aber ich wollte nur schnell um die Ecke ein Bier kaufen. Da traf ich aber eine Bekannte. Sie ist wunderschön, müssen Sie wissen. Wir unterhielten uns. Es war sehr anregend. Das glaube ich. Über was redeten Sie mit der Frau? Über Flugzeugabstürze. Sie ist fantastisch. Eine tolle Frau. Und was geschah danach? Nichts. Sie ist verheiratet. Mit einem Piloten. Verstehe. Und als Sie in Ihren Laden zurückgingen, lag die Leiche da. Ist das zufällig der Pilot? Nein, das ist der Erpresser. Ich dachte zuerst, dass Sie das waren. Du meine Güte, sehe ich schon so tot aus. Nein, nein, ich dachte, dass Sie den Mann erschossen haben. Schon besser. Aber ganz so wild bin ich nicht. Wer aber sollte den Mann in Ihrem Laden erschießen? Das ist rätselhaft, nicht wahr? Ich überlegte, ob der Mann tatsächlich so naiv war, wie er sich gab, und kam dann zum Schluss, dass es nichts gab, was dagegen sprach. Ganz im Gegenteil. Während ich mir so meine Gedanken machte, hörte ich plötzlich eine Stimme hinter meinem Rücken, die mich alles andere als entzückte. Da hinten, das ist der Mann. Er hat meine Handtasche gestohlen. Sie schon wieder? Na endlich. Ich dachte schon, Sie hätten sich in Luft aufgelöst. Sie sind dem Mann also tatsächlich gefolgt. Welchem Mann? Dem Mann, der meine Handtasche gestohlen hat. Er ist da hinten in dem Haus verschwunden. Ich habe es genau gesehen. Schon gut, schon gut. Ich schlage vor, Sie gehen jetzt nach Hause und trinken eine Tasse Tee. Und schauen sich im Fernsehen eine dieser Sendungen an, die so schöne Titel tragen wie Der Greis ist heiß. Und in der man eine komplette Einbauküche auf Teneriffa für 4 Personen und 2 Wochen gewinnen kann. Wie kommen Sie mir? Das geht entschieden zu weit. Allerdings, so weit, dass ich jetzt das Weite suche. Genauso wie mein Klient. Der ist nämlich abgehauen. Ihr Klient? Sind Sie etwa Rechtsanwalt? Ich ließ sie mit der Frage stehen und machte mich auf die Suche nach Liniger. Zu meinem Erstaunen fand ich ihn vor dem Haus, in dem die alte Dame den Dieb entwischen sah. Liniger zeigte nach oben. Tun Sie der Frau ruhig den Gefallen und kümmern Sie sich um den Mann. Der hatte tatsächlich eine Handtasche bei sich. Ein Anfänger. Jeder Profi lässt die Handtasche in einem Gebüsch verschwinden. Also gut, ich kümmere mich um den Kerl. Sie aber warten hier vor dem Haus auf mich. Okay, aber beeilen Sie sich. Sonst werde ich noch mitten auf der Straße von der Polizei verhaftet. Ui, da kommt sie wieder. Lassen Sie nur, die Frau ist in Ordnung. Ich mag so alte Tanten. Dann laden Sie sie zu Kaffee und Kuchen ein. Sie haben den Mann noch immer nicht verhaftet? Darf ich vorstellen, das ist Herr Liniger. Er ist von der städtischen Liga für ausgeraubte Omas. Er wird sich um Sie kümmern. Ich bin keine Oma. Das macht nichts. Herr Liniger kümmert sich auch um Opas. Nicht wahr, Herr Liniger? Selbstverständlich. Ich betrat schleunigst das Haus. Doch dies bedauerte ich auch gleich wieder. Ein penetranter, leicht süßlicher Gestank füllte das Treppenhaus. Es roch nach verfaultem Fleisch. Mein Magen drehte sich leicht nach links. Ich konnte ihm das nicht verübeln. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Atem anhalten, Augen zu und ab durch die Mitte. Es half alles nichts. Ich musste nach einigen Treppenstufen kräftig durchatmen. Es war grauenhaft. Ich suchte mir gerade ein lauschiges Plätzchen in dem Treppenhaus, um mich zu übergeben, als ein Mann mit einer Gasmaske auftauchte. Unangenehmer Geruch. Zum Glück hatte ich gerade eine dieser Masken dabei. Die testen wir zurzeit. Man weiß ja nie, wie das mit der Umweltverschmutzung weitergeht. Hier drin riecht es auf alle Fälle schon ziemlich nach dem Ende der Welt. Allerdings, was machen Sie denn hier? Ist das der Gestank einer Leiche, oder was? Eine Leiche? Nein, uns wurde nichts gemeldet. Allerdings geht es tatsächlich um eine Leiche, dieser junge Mann in dem CD-Shop. Er hat hier gewohnt, ein Krimineller, kleiner Fisch. Interessant. Und wer wohnt sonst noch hier? So viel ich weiß, niemand. Das Haus wird demnächst abgerissen. Der Ermordete hätte auch schon längst ausziehen müssen. Er ging nach draußen. Ich ging ein Stockwerk höher und entdeckte ein Fenster. Ich riss es auf und atmete tief durch. Danach fühlte ich mich besser. Im 4. Stock angelangt, hörte ich jemanden husten. Ich verschaffte mir Einlass in die Wohnung. Ein Mann sah mich müde an. Er trug noch immer die Handtasche der beraubten Dame auf sich. Wollen Sie mich verhaften? Geben Sie mir die Tasche, über den Rest können wir später reden. Das war blöd, ich weiß. Ich hätte die Tasche wegschmeißen sollen. Es war übrigens kaum Geld darin. Ich wollte die Tasche meinem Mütterlein schenken. Es wird morgen 85 Jahre alt. Das ist ja herzzerreißend. Was stinkt in diesem Haus eigentlich so? Würste. Würste? Ja, Würste. Ich sollte Ihnen das ja nicht sagen, aber es ist mir sowieso egal. Ich habe letzte Woche zusammen mit einem Freund einen Wagen vom Schlachthof überfallen. Tatsächlich? Ja. Mein Freund glaubte, dass es ein getarnter Geldtransporter sei. Stattdessen war der Wagen voll mit Würsten. Und die haben Sie alle hierher gebracht? Ja. Hier im Haus hat es über ein Dutzend Kühlschränke. Ich habe alle Kühlfächer mit den Würsten gefüllt. Der Rest liegt herum und fault vor sich hin. Mich stört der Gestank nicht. Ich würde mich gerne mit Ihrem seltsamen Freund unterhalten. Das geht leider nicht. Er ist tot. Tatsächlich? Hat er sich mit verdorbenen Würsten umgebracht? Nein, er hat sich erschossen. Heute Nachmittag. Dieser Trottel. Ein richtiger Anfänger. Er hat sich doch nicht etwa in einem CD-Laden erschossen. Genau so war es. Woher wissen Sie das? Berufsgeheimnis. Erzählen Sie mir die Geschichte und ich lasse sie laufen. Tatsächlich? Sie müssten mir das allerdings noch schriftlich geben. Die Polizei glaubt nämlich, dass Ihr Freund ermordet wurde. Nein, das war ein Unfall. Er wollte mir unbedingt zeigen, wie clever er ist. Er sagte, dass er dem Besitzer des Ladens 10.000 abknüpfen werde. Ich sollte mitkommen, im Laden war aber niemand. Mein Freund fuchtelte mit seiner Pistole herum und da löste sich plötzlich ein Schuss. Er war auf der Stelle tot. Die Geschichte war so idiotisch, dass sie nicht einmal einem Edgar Wallace eingefallen wäre. Also musste sie stimmen. Er gab mir die Handtasche und ich ging wieder nach unten. Mein Klient und die Frau standen noch immer vor dem Haus. Das ist meine Tasche. Sie sind ein Genie. Ich werde Sie bei Ihrem Vorgesetzten lobend erwähnen. Danke, aber mir sitzt niemand vor. Was stinkt in dem Haus so penetrant? Verfaulte Würste. In den Tiefkühlfächern der Kühlschränke hat es noch jede Menge essbare Würste. Echt? Vielleicht hat es doch sein Gutes, dass ich für meinen CD-Laden einen Grill gekauft habe. Das ist ein Wink des Schicksals, Maloney. Ich mache aus meinem CD-Laden eine Würstchenbude. Tolle Idee. Sie müssen sich übrigens nicht mehr verstecken. Der Mord ist aufgeklärt. Mord? Ist der Handtaschendieb ein Mörder? Die Frau hatte es nun plötzlich sehr eilig. Sie verließ uns und weder Liniger noch ich weinten ihr eine Träne nach. Liniger verkaufte fortan in seinem CD-Shop tatsächlich Würste. Er taufte den Laden in The Singing Hot Dog um, was weder dem Laden noch seinen Kunden sehr gut bekam. Ich gehörte nicht zu den Kunden. Doch die Bude ließ auch mich nicht ganz unberührt. Denn noch Wochen später erhielt ich deswegen Besuch von der Polizei. Die Wurst, Maloney. Die Wurst. Ist das Shakespeare oder ein Auszug aus dem Buch Mein Leben als Hund? Sie erinnern sich doch noch an den Mord in diesem CD-Laden. Da war doch eine Wurst auf dem Grill. Ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Interessant. Und wie lautet die Lösung? Ganz einfach, Maloney. Diese CDs waren nur Tarnung. In Wirklichkeit war das ein illegaler Wurststand. Und wissen Sie was, Maloney? Jetzt werden da tatsächlich Würste verkauft. Und der Mann hat sogar eine Bewilligung. Schmecken übrigens hervorragend, diese Würste. Vielleicht ist das auch nur Tarnung. Und der Laden ist in Wirklichkeit ein getarnter Wintergarten. Sie meinen wegen der Gartenmöbel, die da herumstehen. Das hat mich auch stutzig gemacht. Aber was soll's? Hauptsache, es liegen da keine getarnten Leichen herum, nicht wahr, Maloney? Ich lachte artig über den Scherz und wartete darauf, dass der Polizist mein Büro verließ. Stattdessen setzte er sich auf meinen zweitbesten Stuhl und erzählte mir einen unsäglich albernen Witz, der auch bei sehr genauem Hinhören keinerlei Unterhaltungswert hatte. Diesmal lachte ich nicht mehr. Der Polizist stand auf und ging. Seither weiß ich, dass es manchmal besser ist, nicht zu lachen, wenn man seine Ruhe haben will.